Ja, Philipp, bist du auch noch unterwegs? Ja. Ey, mitten in der Nacht hier ist echt schön, aber ich komme einfach nicht runter. Irgendwie so recht mit Schlafen ist noch nicht. Nee, es geht mir ähnlich. Aber immerhin ist jetzt mal so von draußen der Krach ein bisschen weniger geworden. Der Rest schnarcht schon im Zelt. Ja, aber das Schnarchen ist halt auch wach. Aber mal gucken, ob wir das mit Musik ausblenden können. Ich kann zur Musik total gut einschlafen. So. Ja, oh ja. Komm, ich versuch mal, oder? Ich probiere alles mit einer kleinen. Alles klar, ich mach mal ein bisschen Musik an. Ich sag mal, spielt ihr? Jetzt ist aber mal Ruhe! Psst. Schläfst du schon? Nee. Und du? Nee, auch nicht. Hat nicht geholfen, diesmal mit der Musik. Du, ich geh ewig aus dem Kopf rum. Sag mal, checkst du Zwiebeln eigentlich? Du meinst die Dinger, die man ans Essen macht? Ja, genau die. Ich komm da drauf nicht klar. Weil, also, irgendwie sind die total strange, weil manchmal kommt die Blume draus und manchmal ist es Gemüse. Wenn du sie aufschneidest, dann musst du weinen und wenn du sie anbrätst, werden sie süß. Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt. Und irgendwie sind die doch in jedem Essen drin. Ja, das ist richtig. Also wenn du Zwiebeln nicht magst, bist du aufgeschmissen. Ne? Ja, total. Und ich habe auch gelesen, dass Leute Zwiebeln anbraten, wenn sie wollen, dass Leute Hunger kriegen. Krass. Ja, weil das ist halt so dieser Geruch und so. Und irgendwie, ich mag ja Zwiebeln auch, aber irgendwie ist das schon strange. Das ist schon krass. Und irgendwie steckt es dann wieder überall drin. Und sag mal, wie viele Zwiebeln man eigentlich so verkauft? Wie viele Zwiebeln isst denn du so? Naja, wir sind zu zweit zu Hause und ich sag mal, so ein normal mittelgroßes Netz Zwiebeln hält einen Monat bei uns, denke ich. Das ist eigentlich schon eine ganz schöne Menge. Ja, wenn man drüber nachdenkt. Aber Zwiebeln sind halt, also über den Geschmack und so habe ich noch nicht nachgedacht, aber die sind ja auch so komisch gebaut, ne? Also die haben ja nicht so einen Kern irgendwie oder so. Es ist ja immer nur so. Das ist, als besteht es nur aus Kern, ne? Ja, so. Entweder nur Kern, halt nur Schicht außen und drin ist nichts irgendwie. Und es kommt aber trotzdem, wie du schon sagst, halt entweder eine Blume raus oder wenigstens ein Lauchstängel oder irgendwas. Das ist total schräg. Und ich habe irgendwann mal nachgeguckt, die Holländer waren ja mega besessen mit Tulpen eine Zeit lang. Und dass da eine Zwiebel so viel wert war wie ein Haus. Und heute kaufst du ein ganzes Netz Zwiebeln. Für was kosten so ein Netz Zwiebeln? Ja, Schnappel und Ei. 1,42 € oder so, keine Ahnung. Aber sind das die gleichen Zwiebeln, diese Tulpenzwiebeln, sind das die gleichen Zwiebeln wie die wir essen? Nee, aber könnte man Tulpenzwiebeln essen? Habe ich noch nicht probiert. Warum macht das eigentlich keiner? Ist doch auch ein Ding, irgendwie jetzt Blumen als Essen zu tun. Vielleicht ist das mit Zwiebeln so wie mit Haustieren. Es gibt welche, die isst du und es gibt welche, die isst du nicht. Weißt du, so ist so. Hunde und Katzen werden hier bei uns nicht gegessen, aber. Ja, aber Schweine halten wir auch als Schweine Tiere, als Haustier und wir essen sie. So ja, irgendwie. Und Kaninchen auch, weißt du, so. Ja. Vielleicht ist es mit Zwiebeln auch so, dass man sie manchmal als. Du weißt schon, ne? Genau. Aber warum sind die so und wie sind die überhaupt lebensfähig, so wie sie sind? Ich weiß, das ist schon komisch, ne? Ja, und. Es ist wie so eine Subkultur eigentlich. Ja, und vor allem ist es ja auch total schräg, irgendwie. Die wollen ja nicht gegessen werden, deswegen brennen sie in den Augen. Ja. Wenn es dann brennt, sind sie süß und voll geil. Und dann will sie jeder essen. Das ist total schräg irgendwie. Also das heißt, wir haben als Menschheit irgendwie was hingekriegt oder irgendjemand hat was hingekriegt, dass Zwiebeln von total widerlich zu total geil werden. Vielleicht war das ja ein Versehen, weißt du, so, also. Oder da steckt mir dahinter. Also weißt du, manchmal sind ja so diese von der Natur gebauten Schutzmechanismen funktionieren im Rohverzehr, ne? Also in rohe Zwiebelbeißen mögen die wenigsten. Ja. So. Und dann hat aber der Mensch irgendwann mal das Feuer entdeckt und dass man da drin Sachen zubereiten kann. Ja. Und plötzlich funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr. Ja, aber es ist nicht bloß, dass er nicht mehr funktioniert, sondern... Ist ins Gegenteil ist verkehrt, ins ne? Ist ins Gegenteil. Ja. Vielleicht waren ja Zwiebeln nicht immer ein Gemüse. Also... Ja. Ja, aber dann ist die Frage, waren Zwiebeln mal süß und dann wurden sie so scharf oder waren sie scharf und wurden dann süß? Na, ich überlege gerade Folgendes. Also wenn du so die Form von dieser Zwiebel anguckst, sie sieht ja so ein bisschen aus wie so ein kleiner Oktopus mit verkümmerten Tentakeln. Stimmt, ja. Na? Ja, ja. So, vielleicht waren Zwiebeln früher mal echt riesengroß und eigentlich eine Lebensform, die uns den Lebensraum streitig gemacht hat. So den ersten ganz frühen Menschen. Oh, das wird total erklären, warum die so werft sind, gegessen zu werden. Ich meine, so ein Apfel, der hat ja, also ein Apfel, der ist ja extra süß, dass er gegessen wird. Genau. Ja. Und vielleicht hat der Mensch irgendwann das geschafft, rauszufinden, eben, die Zwiebeln waren schon am Gewinnen quasi, weißt du, so die Übermacht an sich reißen und so. Ja. Und dann hat er aber irgendwann rausgefunden, okay, wir können die mit Feuer bekämpfen. Und dann besiegen wir die nicht nur, sondern können uns stärken. Es gibt ja auch so diesen Mythos, dass man, wenn man Feindesdinge zu sich nimmt, das Blut des Feindes trinkt oder so, dass man dessen Kraft aufnimmt. Oh, stimmt, die Kraft der Zwiebel. Ja. Krass. Meinst du, Schauspieler, die Leute gut zum Weinen bringen, essen viel Zwiebeln? Na, ich habe mal gehört, also meine Cousine ist ja Schauspielerin, dass die auch, wenn die auf der Bühne weinen müssen, dann haben die so Stifte, wie Kajalstifte, wo aber so Zwiebelextrakt drin ist, damit die Tränen fließen. Ah. Ja. Das gibt ja total Sinn. Ja. Ja. Ah. Ich sag dir. Und vielleicht ist das halt, also vielleicht haben wir dann halt eben angefangen, Zwiebeln zu essen, um deren Kraft, weil die vorher so unfassbar unbesiegbar waren eigentlich, bis wir sie mit Feuer bekämpft haben. Aber dann haben wir es geschafft, sie als Nutzpflanze zu züchten. Also eigentlich sind Zwiebeln auch Nutzvieh. Ja. Weißt du, aber wo sind da die Ursprungszwiebeln? Gibt es noch wilde Zwiebeln im Ozean, oder? Möglich. Also ich meine, der Ozean ist ja echt noch wenig erforscht. Ne? Ja. Da werden ständig neue Lebensformen gefunden. Ja, und so. Eben. Also vielleicht gibt es da noch diese Urzwiebeln. Ja. Wilde Urzwiebeln. Ey, stell dir mal vor, du hast und vielleicht sind das diese Mythen von Kraken, vielleicht sind das Zwiebeln. Vielleicht sind diese riesigen, weißt du, vielleicht sind das Zwiebeln, die eben noch in ihrem ursprünglichen Element im Ozean leben und die sich an uns rächen, indem sie die Schiffe versenken die ganze Zeit. Ja. Ey, und weißt du, wo die mega nah beieinander sind? Weißt du, Imbissbuden, Calamari, Zwiebelringe, beides paniert, krass, frittiert und rot total widerlich und gebacken geil. Ja. Kann es Zufall sein? Das kann auf gar keinen Fall Zufall sein. Vielleicht, du, weißt du was? Wir holen ja Zwiebeln, die wir essen, so aus der Erde, aber vielleicht sind das halt einfach auch diese Krakenzwiebeln, die wir erlegt haben und dann halt so wie die Urvölker das auch oft gemacht haben, dass die in der Erde irgendwas gekocht und gebacken haben und sowas. Die sind über Jahrtausende eingebacken worden in der Erde, deswegen sind die so zusammengeschrumpft auch und in ihrem Geschmack auch so auf diese Essenz reduziert, weil wenn du einen Tintenfischring isst, der ist ja jetzt so aromatisch nicht, nee. Ne, von so einem ausgewachsenen Tintenfisch, nee. Aber so eine Zwiebel, die hat ja, das ist quasi kondensiertes Aroma da drin. Ja, das macht mir jetzt bloß einen Gedanken, echt. Wir haben doch jetzt, wo kommen die meisten Zwiebeln her? Tulpenzwiebeln und so? Ja. Wo kommen die her? Kommen die aus der Erde? Ja, aber aus welchem Land? Aus Holland. Ja. Und welches Land säuft als erstes ab, wenn der Meeresspiegel steigt? Holland. Und was passiert, wenn die ganzen Zwiebeln wieder ins Meer zurückkommen? Ach, das ist halt, der Meeresspiegel steigt. Weil die dehnen sich wieder aus, weißt du? Ja, ja. Ja, und dann kommen die zurück ins Wasser und vielleicht werden die dann wieder in ihre Ursprungsform zurück. Dann geht der Krieg zwischen den Zwiebeln und Menschen wieder los. Ja, deswegen soll man Zwiebeln halt auch immer erst anbraten und nicht in kaltes Wasser schmeißen, sondern in kochen, das damit die nicht wieder... Ja. Du Scheiße. Krass, ey, Philipp. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein ja, millionenalter Krieg. Ja. Zwiebelkraken gegen Menschen, die Zwiebelringe essen. Irgendwie voll bizarr, Das weiß wahrscheinlich keine mehr, dass das eigentlich total die Symbolik hat und so. Ja, oder? Nee. Das gerät ja in Vergessenheit, weißt du? Ja. Da wollen dann irgendwie die älteren Generationen die Jüngeren nicht mit reinziehen in so einen Krieg. Und ja, und reden dann auch nicht mit drüber, dann geht es dann werden bloß noch die Handlungen überliefert, aber nicht mehr das Warum für die Handlungen und so. Ja. Ja, krass. Der Hammer. Wir haben es jetzt rausgefunden. Meinst du, wir sollen das dem Küchenteam sagen? Hier vom Potsdok? Ja. Dass die Bescheid wissen? Oder haben die dann Hemmungen, die Zwiebeln in die Pfanne zu hauen? Oh, da stecken die mit drin? Oh, scheiße, vielleicht stecken die mit drin. Vielleicht wissen die schon Bescheid. Essen ist fertig! Schläfst du schon?